Nein, ich hätte Lust. Abzieheme. Es ist notwendig, man muss. È preciso. Putzen, wischen. Limpar. Ich habe keine Lust. Não me apetece. Aufräumen. Arrumar. 12. Umziehen. Mudar de casa.